Playlist für euer Wochenende. Radio Kiepenkerl. Wir spielen die Hits im besten Mix. This is a new life, a new way, a new possibility, a new day. So. Upside down, boy, you turn me inside out. Turn me inside out and round and round. Radio Kiepenkerl Nachrichten, das Update. Ich bin Thomas Bock.